herzlich willkommen zum Antcast Episode 219 Masse und Klasse. Ja, Thema heute Android One. Was bedeutet das eigentlich für uns? Ja, in den Medien sehr stiefmütterlich behandelt, was das eigentlich auch für andere Märkte bedeutet. Ja. Dann natürlich wieder News. Gab diese Woche einiges, ja, konnte man schon so sagen. Und Community habe ich ein besonderes Thema hier, leider etwas, was einem Angst machen kann, zumindest als Google Plus Besitzer, ja, oder Google Plus ja, Nutzer, nicht Besitzer. Wäre schön, wenn man Google Plus Besitzer wäre. Ja, und natürlich die App der Woche, diesmal was ganz Besonderes für die Sci-Fi-Fans, wenn man wird noch nicht fragen. Ja, also Android One, ja. Ist es eigentlich unwichtig jetzt für uns? Ich hatte ja schon öfters mal was darüber gesagt und immer wieder kam ich dazu, dass Android One nicht für unser Markt eigentlich konzipiert wurde, sondern für Märkte wie beispielsweise Indien oder Indonesien, wo eben, ja, sagen wir mal, noch so die, so eine Schwelle ist von dem, was technisch machbar ist in den Ländern, aber eben nicht erschwinglich ist. Ja. Also Indien ist geradezu ein Vorzeigefall deswegen, ja, weil technisch gesehen ist Indien relativ weit, ja, mit dem mobilen Ausbau, aber es gibt eben die Mehrzahl der Menschen, die sich eben kein herkömmliches Smartphone überhaupt leisten können. Ja. Indonesien ist auch sehr interessant, wenn man mal sieht, was Twitter für eine Menge an indonesischen Nutzer hat. Da muss man auch da sehen, dass die Leute dort an elektronischer Kommunikation extrem interessiert sind. Wesentlich mehr sogar, würde ich mal behaupten, als bei uns. Ja. Ähnlich wie auch in Südkorea, nur dort gibt es eben dieses Problem nicht mehr mit dem Erschwinglichsein für die Masse der Menschen. Ja. In Indonesien hingegen ist auch wieder so, dass die, sagen wir mal, die Premium-Android-Handys nahezu unerschwinglich sind, aber doch ein Riesenbedarf vorhanden ist. Ja. Auch in Indien ist ja auch die Bevölkerungsanzahl riesig und somit erwartet man eben hier ganz, ganz hohe Zuwächse. Und zwar im Milliardenbereich tatsächlich. Und hier hat Google, ich weiß zwar nicht, wie die 5 Milliarden, wo die 5 Milliarden Nutzer oder irgendwas herkriegen wollen. Vielleicht meinen die auch 5 Milliarden Apps, das wäre wahrscheinlicher, weil, ja, also das ist dann doch ein bisschen viel. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt bisher so, dass etwa 1,7 Milliarden Menschen weltweit ein Smartphone haben und damit natürlich die größte Zahl nicht. Ja. Also hier steht tatsächlich auch über 5 Milliarden Menschen haben eben keines, ja, das kommt dann etwa hin, 6,7 Milliarden Menschen, ja, wird das ungefähr geschätzt. Und die sollen jetzt hier angesprochen werden mit diesem Android One. Ja. Und das ist eben nur möglich, wenn das Handy günstig ist, erschwinglich ist, aber dennoch ein gewisser technischer Standard aufweisen kann. Und das war nämlich bisher immer das Problem. Billigheimer gibt's genug, auch in Indien. Ja, nur, dass die eben hardwaremäßig und leistungsmäßig nicht mithalten können und entsprechend dann eben auch keine Unterstützung erfahren, von den App-Entwicklern beispielsweise. Und damit ist natürlich die Nutzung doch sehr weit eingeschränkt. Und das ist etwas, was eben nicht gefällt. Und dazu führt, dass eben die Leute das nicht kaufen. Ja, nicht jeder, der kein Geld hat, will irgendeinen Dreck kaufen. Ja, sorry, das ist nun mal so. Ja. Kann ich auch absolut verstehen, denn auch für wenig Geld sollte man die Möglichkeit haben, heutzutage das eines der wichtigsten Kommunikationsmittel in unserem Zeitalter zu erstehen. Ja. Und genau deswegen hat eben Google dieses Android One ins Leben gerufen, um eben hier ein gewisser Qualitätsstandard zu sichern und das zu einem Preis, das auch für eine Großzahl der Menschen in den entsprechenden Ländern eben auch erschwinglich ist. Ja, und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Aber was hat das jetzt mit unseren Märkten zu tun? Wie wirkt sich das bei uns auf? Also Android One beispielsweise in Europa halte ich für, naja, vielleicht einen Reimport, aber ansonsten für fast schon uninteressant. Ja. Deswegen könnte man meinen, hier die Länder wie eben in Europa oder in den USA sind davon nicht betroffen, aber das stimmt so nicht. Betroffen sind auf jeden Fall die App-Entwickler. Ja, genau. Nämlich die sollten in Zukunft aufpassen, dass sie die Apps auch so machen, dass sie auf Android One-Geräten laufen. Das ist jetzt kein großer Rückschritt, ja, denn wie gesagt, die Android One-Geräte haben schon einen gewissen technischen Standard und damit ist es schon okay, wenn die Entwickler darauf achten, dass eben die Android One-Geräte hier nicht links liegen gelassen werden. Google hat da schon Vorkehrungen ja getroffen, was ich sehr gut finde, denn ein Muss für die Firmen, die Android One-Geräte herstellen, unter anderem Acer, Alcatel, OneTouch, Asus, HTC, Intex, Lava, Lenovo, Panasonic, Solo und auch Qualcomm und auch MediaTek, da komme ich gleich nochmal dazu. Die haben also müssen unterschreiben, dass bei Android One-Geräten Stock Android und zwar die aktuelle Version läuft. Ja, und das ist ein Wort. Bisher waren es entweder alte Versionen oder irgendein zusammengepanschtes eigenes Ding. Und das hat eben auch die Leute davon abgehalten. Teilweise war da ja nicht mal der Play Store drauf. Und deswegen klar, dass sowas scheitert dann. Ja, selbst bei den in den Schwellenländern. Ja, ja und somit hat eben Google jetzt den Angriff genommen, mit günstigen Handys den Markt zu erobern. Günstig, aber trotzdem noch gut. Und das war eben wichtig, ja. Masse und Klasse eben. Tja, und dann haben die App-Entwickler eben ein riesiges Feld, ein riesiger User-Stamm, den sie ansprechen können. Man stelle sich nur vor, was in Indien möglich wäre. Ich will jetzt nicht zu weit ausufern, aber es gibt zum Beispiel ein total klasse Service. Ja, sowas würde ich mir wirklich auch hier für überall wünschen. Ja, ich habe leider den Namen vergessen von diesen Leuten. Die haben einen speziellen Namen. Das sind so Lieferdienste, die holen tatsächlich zum Beispiel das Essen von daheim ab. Ja. Und bringt es zum Beispiel in die Firma, ja? Quasi ein Transportessensservice. Das funktioniert dort wunderbar, ja? Aber zum Beispiel, um so einen Service flexibler zu gestalten, könnte man mit Hilfe von Apps, ja, das ganze Business, das ist ein riesiger Zweig, ja. Mensch, wenn dir der Namen einfallen würde von diesen, da gibt's einen schönen Namen dafür. Und dieses riesige Feld, ja, könnte man dann zum Beispiel als Startup, ja, managen mit einer App, wenn sich das auf breiter Front durchsetzen würde. Das ist nur ein Beispiel. Auch die Situation bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist natürlich in Indien jenseits von dem, was wir noch verstehen können. Ja. Das muss man schon sagen. Auch hier wäre vielleicht eine Managing über Apps für die nächsten 10 Jahre. Ja, so schnell wird das nicht gehen. Man kann nicht von heute auf morgen alles ändern. Ja, aber wenn man so mal so ein Zeitfenster von 10 Jahren, 5 bis 10 Jahren macht, ja, dann, ich würde sogar sagen, schon 5 Jahre, wäre das also durchaus denkbar, dass hier mit dieser Möglichkeit über Smartphones das alles revolutioniert wird, ja, und vielleicht sogar zum Besseren dann sich wendet, ja. Ja, jetzt muss ich doch mal schauen. Ich will wissen, wie dieser Beruf heißt dann. Ja, genau. Dabawala heißt der. Dabawala, also die Dabawalas, das sind eben diese Zulieferer, ja, Zusteller, ja, die eben beispielsweise in Mumbai und anderen Großstädten das Mittagessen der Büroangestellten liefert. Ja. Ich sehe hier gerade auch den Wikipedia-Eintrag vor mir. Und das so unglaublich sich das anhört, so effektiv ist dieses System, ja, um eben vernünftige Nahrung von Punkt A nach Punkt B zu bringen, ja, und kein Fastfood-Kram. Ja. Und die Leute nutzen das System auch sehr, sehr stark aus, ja, und es ist sogar mit einer steigenden Tendenz, ja, 5 bis 10% im Jahr Wachstumsraten bei diesem Business. Und das System funktioniert zwar so, wie es jetzt ist, im Prinzip, ja, weil die Fehlerquote, ja, hat ergeben, dass nur alle 16 Millionen Lieferungen eine Fehllieferung dabei ist. Also die scheinen wirklich extrem gut zu arbeiten. Ja. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass hier in dem Bereich die Orderung beispielsweise per App oder sonst irgendwas durchaus interessant sein könnte. Vielleicht könnte man das jetzt auch kombinieren. Ja. Bestellungen, die dann auch eben mit diesen Dabawalas ausgeliefert werden von anderen Geschäften. Muss ja nicht unbedingt von daheim, ja, sein. Es gibt ja auch diese Dabba-Küchen beispielsweise. Also nicht jeder hat ja einen, sag ich mal, ein Zuhause, wo jemand ist, wo kochen kann oder will. Ja, sagt denn das, ne? Kocht doch selbst. Und die können natürlich dann Gerichte in der Dabba-Küche bestellen. Und man stellt sich vor, man hat hier jetzt hier so ein Auswahlmenü, das macht man dann entweder morgens oder abends vorher, wählt dann aus, okay, ich möchte das Menü haben, zack, mit der App, wupp, vergisst es und nächsten Tag kommt der Dabba-Walla auf die Arbeit und bringt das Essen. Ja, sowas sollte es doch bei uns eigentlich auch geben, ne? Klar, wäre schön. Aber für Indien ist das natürlich ein riesiges Feld. Und wenn da ein Startup richtig anfängt und eben die entsprechende Userbasis, das ist das Problem, hat, dann geht's rund. Ja, dann können ganz neue Märkte eröffnet werden und. Ihr kennt das auch schon. Genau. Also eine schöne Sache und ich hoffe, dass Android One da sehr erfolgreich ist. MediaTek übrigens hat als erste Firma für Android One-Geräte, oder ich sag's mal, ich formuliere es mal anders. MediaTek ist ja eigentlich ein Prozessorhersteller. Die bringen aber jetzt ein Phone raus, Android One, ja, und die haben jetzt den Kernel Source veröffentlicht, etwas, was vorher bei MediaTek-Prozessoren so nicht die Regel war. Und das kann man eigentlich recht gut finden, nur. Ja. Und somit hat hier Android One schon wieder etwas Gutes getan, denn auch das ist eine Voraussetzung, dass eben die Sourcen offengelegt werden, ja, der Quellcode, dass der eben offengelegt wird. Auch das ist Voraussetzung bei den Android One Geräten. Da gibt es übrigens eine ganz strenge Guideline dafür. Also wenn man ein Android One Gerät anbieten will, dann müssen sehr viele Faktoren erfüllt werden. Und das unterstreicht auch den Trend dahin, dass Google sich auch Sorgen oder jetzt Gedanken macht über die Qualitätssicherung bei Android und auch, dass man einfach auch eine gewisse Vereinheitlichung bekommen will und meiner Meinung nach auch muss. Ja. Es wird demnächst wieder so sein, dass ja, sagen wir mal, oder ich tue es mal allgemeiner ausdrücken. Wenn jemand eben zum Beispiel von einem Sony oder von einem HTC auf ein Samsung-Gerät wechselt, dann kann das schon eine ziemliche Umstellung sein. Ja. Und genau das ist eben ein großes Problem. Das mit Samsung, das wird man nicht mehr wegkriegen können. Mit HTC, das kriegt man auch nicht mehr weg. Aber wenn man hier so ein neues System aufbaut, dann hat Google jetzt gesagt, dann stellen wir auch sicher, dass da nur Stock-Android drauf ist. Und was anderes gibt's nicht. Und das ist meiner Meinung nach auch korrekt so. Und da habe ich auch immer bei allen meinen Geräten drauf geachtet, dass nur das Stock-Android-Gerät OS drauf ist. Ja, weil wenn ich irgendwas anderes will, dann brauche ich auch kein Android dafür. Meine Meinung. Jo, dann komme ich jetzt mal zu den News. Der Chromecast bekommt jetzt doch große Unterstützer. Ja, wer hätte das gedacht? Nachdem jetzt Amazon Fire TV auch in Europa quasi gestartet ist, hat man schon fast, war man schon fast versucht zu sagen, ja, das Chromecast, ja, das wird nicht so unterstützt. Und in der Tat hat das, war das auch so, in den USA schon, ja, dass die Unterstützung eben für Fire TV wesentlich höher ist. Aber dennoch, ja, kein Grund für Chromecast jetzt einen Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil. Wir haben nämlich eine, wir haben eine prominente Verstärkung bekommen. Nicht nur, dass Twitch die Videospiele, nee, halt, ha, die Videospiele-Plattform, die übrigens von Amazon jetzt vor kurzem gekauft wurde. Und das Ausrufezeichen, ja, ne? Dass die also auch über einen Chromecast gestreamt werden kann jetzt per App. iHeartRadio und Drama Fever, das sind eben so Radio-Dinger und eine ja, Videoplattform, die sich mehr auf dieses auf diese Herzschmerz-Dinger da spezialisiert hat. Ne? nein, großer Unterstützer ist Disney Channel. Da gibt's nämlich dann Watch Disney Junior und Watch Disney XD Apps. Und all diese Apps unterstützen jetzt das Übertragen des Inhaltes, ja, direkt an den Chromecast, und somit kann man dann eben diese, ja, TV-Sender, wenn man so will, über das Handy an den Chromecast streamen und das dann sehen. Ja, auch das ist eine schöne Sache, wie ich finde. Übrigens, wie gesagt, das läuft natürlich nicht über das Handy, um hier zu sagen, das wird nur initiiert, das Handy gestreamt wird natürlich über den Chromecast direkt, also keine Panik, ja. Aber man sagt es halt so, weil es eben vom Handy initiiert werden muss. Über diese App. Ja, iHeartRadio hat dann bis, hat er über 1500 Radiostationen im System. Die anderen wie iTunes, ach, dieses, wie heißt es nochmal, ach, Mensch, heute habe ich es mit den Namen irgendwie. Dabei ist das eine App, die benutze ich permanent. Unglaublich, was ist heute los? Ich drehe durch. Ich drehe durch. Genau, TuneIn Radio. Genau, TuneIn Radio. Die App gibt es ja schon länger für Chromecast. Also von daher ist man schon gut abgesichert bei Radiosendern. Kein Problem. Gut, also Chromecast wird nicht vergessen, sondern sogar noch weiter unterstützt von vielen, die bisher die Unterstützung gar nicht gegeben haben. Nicht schlecht. Auch nicht schlecht dürften Entwickler diese Meldung finden, dass die Google Play Services jetzt demnächst ein Upgrade erhalten auf 6.1 und damit etliche Verbesserungen im E-Commerce-Bereich gemacht werden, zum Beispiel im Auswertung von analytischen Daten, so dass eben dieses, ja, für das E-Commerce besser, für, naja, ob es für Datenschutz besser ist, weiß ich nicht, aber ich denke, das ist unproblematisch, ja, es wird einfach verbessert, diese Analytics Extension sozusagen, und das soll auf jeden Fall dann den Entwicklern zugutekommen, ja, und auch die Drive Unterstützung wird deutlich verbessert. Die Google Drive Android API, die dort integriert ist in diesem Google Play Service System, die wurde also verbessert. Unter anderem das neue Material Design wurde integriert in den File Picker, für die Dateien auszuwählen etc. und somit eben auch angepasst. Und auch Google Fit wurde verbessert, denn Google Fit wird jetzt hier auch mit einer API unterstützt, sodass eben die Geräte besser abgefragt werden können. Einfacher für die Entwickler auf jeden Fall. Ja, für die normalen Benutzer werden wie immer kaum etwas davon merken, vielleicht mit der UI beim File Picker, mit diesem Material Design, aber ansonsten war es das dann auch schon. Ja, wer hätte das gedacht? Google My Maps wird upgraded von Google. Da hätte ich eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass das passiert. Ich dachte, dieses My Maps würde genauso, ja, sagen wir mal, jetzt bald heruntergefahren werden, so dass es dann irgendwann auch verschwindet, weil man hat wirklich nichts mehr gehört über dieses My Maps. Und kaum jemand kann sich überhaupt noch daran erinnern, ja, was das eigentlich genau ist. Und zwar kann man dort eben eigene Maps erstellen mit eigenen, also eigene Punkte, ja, die man da setzen kann. Und diese Maps werden dann abgespeichert, sind dann eben aufrufbar. Damit kann man ganz gute Sachen machen, zum Beispiel Touren planen oder etwas verdeutlichen, wo jetzt welche Punkte sind beispielsweise. Und das alles halt mit einer interaktiven Karte, die man auch rein rauszoomen kann. Ich habe das früher öfters genutzt, allerdings jetzt nutze ich das OSM End. Damit kann man das natürlich auch sehr, sehr gut machen, aber eben nicht online und eben nicht zusammen in diesem Google-Universum. Wenn man so hier mit diesen My Maps da seine Sachen erstellt, ja, ganze Layers kann man da machen und dann die Karten abspeichern, dann kann man ja hier sogar das Sharen, also das heißt Weiterleiten an andere Personen, die sich dann eben über das Google Maps sehr schön hier dann das Ganze angucken können und eventuell auch, wenn man das erlaubt, dann zum Beispiel Änderungen machen können und. Also eine ganze Palette, eine ganze neue Welt, ja, die eigentlich gar nicht neu ist, ging eigentlich schon, bloß jetzt wurde es eben nochmal deutlich erneuert, verbessert, neue Funktionen und besser integriert, vor allem jetzt auch wieder, wie gesagt, das war vorher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Und das klassische My Maps übrigens auf maps.google.com wird es dann auch nicht mehr länger geben, ja, sondern das ist jetzt eine andere Art, ja, sag ich mal, andere Stelle, wo man da anlaufen muss. Und ja, man muss da auch dann auswählen, dass man das dann jetzt upgraden möchte, ja, dieses System oder dieses My Maps. Und erst dann kann man eben darauf zugreifen. Ja. So ist das. Ja. Der Google Play Store 5.0 kommt bald. Und das heißt Material Design natürlich, ja. Auch hier wieder eine Designumstellung. Und ich muss sagen, während ich nicht bei allen Apps und allen Betriebssystemteilen begeistert bin von der Material Design Umstellung, ja, das habe ich ja auch schon deutlich gesagt. Ganz im Gegenteil sogar, manches finde ich einfach gar nicht so gut. So muss ich sagen, dass es hier im Play Store richtig schön ist. Also da ist es richtig, da passt es richtig rein, ja. Und auch wenn es scheinbar erstmal nur Kleinigkeiten sind vor den Animationen, sieht das alles dann ganz anders aus. Und ich finde hier ist es wirklich sehr schön gelungen. Ja. Und ich denke, das wird bestimmt gut ankommen. Ja, ich bin mir ganz sicher. Das macht auch dann mehr Laune, um irgendetwas zu kaufen. Ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das offenbar für die Leute ist, dass sie beim Einkauf irgendwie bunt und schön und tolle Animationen und oh, guck mal, und Glitzer. Ja, ich kann es zwar nicht ganz so verstehen, aber ich weiß, dass es so ist. Ja, und deswegen denke ich auch, ist es perfekt für diesen Play Store. Und der kommt auch bald, der wird jetzt also demnächst ausgeliefert. Könnte sogar sein, dass schon bei dem einen oder anderen das neue Design drauf ist. Und ja, also da kann man nichts verkehrt machen, würde ich sagen. Sony, die schwächeln bei der Mobile Division. Eine Meldung, die mich zwar sehr verwundert hat, aber auch, wenn man genauer nachdenkt, durchaus logisch ist. Wer ist denn so Marktführer bei Android-Handys? Samsung, ja, LG ist auch groß, HTC ist auch noch groß, wobei, ich glaube, HTC ist mittlerweile sogar hinter Sony. Huawei in China vor allem, ja, und dann immer wieder neue Firmen, wie man hört, in China, das ja auch ein Riesenmarkt ist, dass da eben auch ganz andere Namen noch auf einmal auf die Konkurrenzliste springen. Und da kommt eben Sony als japanische Marke offenbar ein bisschen ins Hintertreffen, denn jetzt hat Sony bekannt gegeben, dass sie Verluste in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar erwarten wegen der Mobilsparte. Ja. Ich kann nicht genau sagen, Ich schätze mal, ich kann nicht genau sagen, ob das jetzt nur auf Mobilgeräte, Smartphones, beziehungsweise also Telefone abzielt oder ob damit zum Beispiel auch PSP, PS Vita und so weiter mit drin ist. Ich glaub's aber nicht, denn die Mobile Division ist meiner Meinung nach nur für die Handys zuständig. Und man will diesem Problem jetzt begegnen, ja, weil es eben so keine stabilen Profite sind, ja, kann man wohl so sagen. Die wollen damit jetzt, also wollen damit begegnen, dass sie jetzt eben weniger Mid-Range-Geräte herausbringen und sich konzentrieren auf Premium, ja, Top-Handys, und hier also auch hier auf Leistung schielen, auf hochwertige, natürlich dann auch entsprechend teurere Handys und die Mid-Range-Geräte dann eben weglassen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Mittel ist. Das muss natürlich Sony im besten wissen. Die Verkaufszahlen werden dadurch nicht steigen. Das steht fest, weil im Mid-Range-Bereich tummeln sich schon einige Käufer, ja. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass nicht nur Sony diese Mid-Range-Kunden lieber loswerden will. Ja, denn auch HTC hat ja erstmal gesagt, dass sie von den Billiggeräten weg wollen. Ja, und das scheint also ein Problem zu sein in der Branche, die Stückzahlen zu erreichen, die man braucht, damit auch ein Billig-Handy irgendwie Gewinne einfährt. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, ja, verkaufszahlenmäßig wird es dann eben weiter fallen, denke ich, aber profitmäßig kann es durchaus sein, dass dann eben das steigt und die Umsätze dann wieder entsprechend angepasst sind. Ja. Ich weiß es nicht. Das wird Sony wissen, die haben ja nicht nur einer, der so wie ich hier ins Blaue hinein orakelt, sondern ich denke, die haben schon fähige Marketing-Experten, die das auch beurteilen können. Von daher mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ich denke allerdings, es wäre sehr schade, wenn Sony weiter die Geräte einschränkt, dass sie vielleicht weniger Midrange-Geräte machen. Das finde ich also für mich persönlich nicht weiter schlimm, da ich denke, bei uns hier mittlerweile Midrange. Ich kenne jemanden, der hat mal so ein Midrange-Gerät gehabt und da war also auch schon nach kurzer Zeit an Verzweifeln, weil die Apps von der Entwicklung her, auch die fest integrierten, ich habe es schon mal gesagt, so schnell geupdatet werden. Ja, als Beispiel, als das Handy gekauft wurde, hatte Google Maps 18 Megabyte Größe. Ja, jetzt ist es schon fast bei 50, wenn man da noch ein bisschen die Daten mit reinrutscht. Also es ist untragbar. Wenn man das dann zusammenrechnet, dann allein schon die Standard-Apps, die geupdatet werden, sind im letzten Jahr so stark gestiegen von den Ressourcenanforderungen, ja, dass die Midrange-Geräte von vor einem Jahr heutzutage schon an der absoluten Leistungsgrenze rumgurken. Und das macht keinen Spaß. Und das bringt dann auch Ärger, für die Leute, über Android. Ja, wurde Zeit. Android L wird Verschlüsselung standardmäßig aktivieren. Ja. Wer das nicht weiß, ich glaube schon ab Version 4 oder sogar schon vorher, gab es die Möglichkeit, das Android-Handy zu verschlüsseln. Sollte eigentlich jeder machen. Ja. Man kann das aktivieren, den Einstellungen, dort kann man dann Encrypting auswählen. Und dann muss man das Passwort, also das Passwort am besten vorher ändern, nämlich das Telefon Passwort oder die PIN, das wird dann eben das Passwort für die Entschlüsselung zu entsperren. Und das kann man also wunderbar machen. Nur das Problem ist, wie so oft, ja, muss man das nachträglich machen, dann macht's kaum jemand. Und die Leute sind faul, bequem und fertig. Und ich finde es schade, dass es bis zum heutigen Tag nicht Google eingefallen ist, das zu sagen, ja natürlich, das ist Standard, also wir machen die Verschlüsselung einfach so aktiv bei einem ganz normalen Standardvorgang und fertig, dann hat sich die Sache. Ja. Aber immerhin für Android L ist es wohl jetzt sicher, dass die Encryption also standardmäßig eingeschaltet ist. Das heißt, beim Einrichten des Handys, Passwort vergeben und zack, verschlüsselt. Ja. Und das ist dann insgesamt eine deutliche Verbesserung der Sicherheit bei Android-Geräten, denn auch bei den Nutzern, die sich normalerweise eben nicht um sowas kümmern, ja, oder nicht kümmern wollen, dass dann eben gesagt wird, hier, okay, zack, es wird gemacht und dann merkt man das auch gar nicht mehr so und dann geht es. Man kann es ausschalten, ja, aber da muss man genau wieder das Gegenteil machen. Man muss es also aktiv ausschalten. Vorher musste man es aktiv einschalten. Und wir alle wissen von großen Marktuntersuchungen, ja, typische Sache, der Browser, der vorinstalliert ist im Betriebssystem, wird genutzt. Pum, Ende. Ja. Von den meisten Leuten. Unglaublich, ja, dass man sowas wie Internet Explorer überhaupt noch nutzt. Aber ich sehe es auch noch hier am Blog und überall bei mir, ja, der Internet Explorer ist noch immer ganz, ganz, ganz stark vertreten, weil die Leute einfach zu bequem sind. Ja, das ist drauf, das wird genutzt, zack. Das mag zwar für die Techies nicht gelten, um Himmels Willen, ja, aber für die normalen Massen, ja, ist das Standardding. Gut genug, egal. Ja, das ist immer so. Und genauso ist es eben auch hier. Ja. Deswegen ist es gut. Standardverschlüsselung ist sehr schön. Eine Meldung hat mich heute überrascht. Ja, Punizoni. Ja, das hat nichts mit Sony zu tun. Punizoni, ich weiß nicht. Ja, ich schreibe den Namen auch immer mit Y. Ne? Muss dann immer korrigieren. Der Chef, oder nein, nicht Chef, aber das Aushängeschild von Motorola, Punizoni, der hat früher bei Google geschafft, ist dann zu Motorola gewechselt, als Google Motorola gekauft hatte. Jetzt verkauft Google wieder Motorola an Lenovo, der hat es schon verkauft, das ist jetzt gerade in dieser Übergangsphase, ja. Und Punizoni streicht jetzt die Segel und verlässt Motorola. Ja, das wird natürlich Motorola hart treffen, weil es eben das Gesicht und das Aushängeschild von Motorola ist, beziehungsweise war. Leider hat er in seinem Posting auf Google Plus, wo er das auch nochmal hier ganz klar sagt und sich auch bedankt bei den Mitstreitern wie zum Beispiel Vic Gandodra, der auch nicht mehr bei Google ist, ja, wurde hier also nichts gesagt, wohin er denn jetzt gehen wird. Werden wir sicherlich bald erfahren, ja, weil der Mann steht ja im Interesse der Presse. Genau. Ja, der Ausdruck war also ein spezielles Dankeschön, ja, an wie Gandotra und sind noch andere Namen aufgeführt, ja, für die Unterstützung und dafür, dass sie mich auf die richtige Richtung hingewiesen haben. Das ist ein kryptischer Satz, meiner Meinung nach. Man kann ja da viel rein interpretieren, ich weiß, ja. Aber meiner Meinung nach ein kryptischer Satz. So von wegen, ja, ne? Da. Jetzt aussteigen, ne? Man kann es natürlich auch anders sehen. Klar. Aber wie gesagt, wie kann Dodger auch, ja, nicht mehr da. Und, warum er vielleicht nicht mehr da ist, da komme ich dann noch in dem Community-Teil dazu. Ja, jetzt dürfte es ein bisschen klarer sein. Haben die Gerüchte vielleicht doch recht gehabt. Aber das haben wir später. Jo, dann, was gibt's noch? Jetzt ist es also sicher, ja, man kann es wohl so sagen, amtlich, ja, Nexus 9 wird von HTC kommen. Das ist für die meisten jetzt keine große Überraschung mehr, aber das Wall Street Journal hat es jetzt nochmal klipp und klar gesagt. Offenbar haben die da Insider-Informationen, ja. Dass eben das Nexus 9 tatsächlich von HTC gibt, dass das Projekt auch schon ziemlich lange geplant ist mit Google, ja, und dass man da auch dann gespannt sein darf, soll einige Besonderheiten haben, aber das war ja nicht anders zu erwarten. Klar steht hier nichts großartig drin, was das ist, aber es soll eben ein reger Austausch gegeben haben an Entwicklern und Leuten, die ständig von HTC nach zu Google hin und her gegangen sind, ja, und da eben alles gemanagt haben. Also es hört sich nach einer größeren Geschichte an und Also ich bin schon sehr gespannt, was dabei herauskommt. Ja, also sehr, sehr gespannt. Ich würde mich nicht wundern, wenn auch diese technischen Daten, die ich schon, glaube ich, letzte Sendung gesagt habe, auch dann tatsächlich der Tatsache entsprechen kann oder entsprechen würde. Denn ja, das, also ich denke, das wird das so sein, nach dieser Quelle hier zu beurteilen, und dann denke ich, ja. Gut. Ja, HTC hat noch was anderes, und zwar das Butterfly 2 kommt jetzt in Asien auf den Markt. Ich weiß nicht, ob das bei uns erscheinen wird. Wäre schade, denn das Butterfly 2 sieht meiner Meinung nach richtig schön aus und ist sozusagen die verbesserte wasserdichte Version des M8. Ja, das HTC One M8. Die technischen Daten sind entsprechend relativ identisch oder ganz identisch. 801 Prozessor, 2,5 GHz mit 2 GB RAM, 16 GB Speicher, MicroSD-Card. Die Batterie wurde um 100 mAh vergrößert, statt 2600 eben jetzt 2700 mAh. Und ja, also man muss sagen, ansonsten ist ja alles gleich. 13-Megapixel-Kamera hinten. Ja, ha, genau, das ist nämlich die eine der wenigen Änderungen, eine verbesserte Kamera, nämlich nichts mehr mit Ultrapixel, sondern eine richtige 13-Megapixel-Kamera, ja, und ein Front-Facing-Kamera mit 5 Megapixel. Das macht dann auch Spaß, ja, hier die Bilder zu machen. Ja, also ansonsten ist aber ziemlich alles gleich. Und eben wasserdicht. Das ist sehr schön, wasserdicht. Und das Design gefällt mir auch ausgezeichnet. Ansonsten aber halt schon an 2014 M8 Gerät. Ja, muss man schon sagen. Dennoch fände ich es schade, wenn es nicht auch außerhalb von Asien erscheinen würde. Denn ich finde es richtig gut mit diesen Verbesserungen Kamera und eben auch die wasserdicht. Ich habe es ja schon gesagt, des Öfteren. Wasserdicht sollte heute eigentlich Standard sein. Ja, bei dem, was man heute überall die Handys mit hinschleppt, ja. Also, ist unfassbar. Kann nicht mehr nur die Dusche ohne Handy. Ja, es ist passiert. Der Wahnsinn hat jetzt auf Android voll und ganz zugeschlagen. Goat Simulator ist erhältlich für Android. Tipp, schaut euch die Videos an. Ja, das Spielen ist eine ganze schön. Es ist wirklich so, hab's schon mal gesagt. Aber bitte, wenn ihr es installiert und euch das anguckt, ja, vergesst es, dass ihr es hier gehört habt, dass es das gibt. Ich will nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn ihr des Wahnsinns wird und euer Handy an die Wand schmeißt oder wild meckernd durch die Straßen rennt und vollkommen den Sinn für die Realität verliert. Ja, ich bin unschuldig. Ja. Ich habe euch abgeraten davon, gell? Ja, und zu guter Letzt, LG bringt ein Club-Android-Handy heraus. Ja. Da mögen manche doch anfangen zu schmunzeln, aber ich finde es immer noch schön. Ich habe schon immer Club-Handys gemocht. Ja. Warum auch nicht? Ich finde eigentlich, das ist das ideale Format, gerade für ein Smartphone. Ja. Die Tatsache, dass man eben die Tastatur nicht mehr braucht, lässt es halt ein bisschen seltsam anmuten. Ja, warum? Hier sieht man bei diesen Klapphandys, ist tatsächlich eine Zahlentastatur unten dran. Ja, da kann man ja sogar normal telefonieren, das geht doch gar nicht mit dem Smartphone. Ja, also da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht noch vernünftigere Sachen gemacht werden, zum Beispiel eine vollwertige QWERTY oder QWERTY-Tastatur statt hier diesen normalen Tastaturen und ein paar Knöpfe. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass in der Tat, wenn man das Handy, und es soll es tatsächlich noch geben, das Smartphone auch viel zum Telefonieren nutzt, dass es dann vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist, wenn man hier dieses separate Tastenfeld hat. Und ich denke, genau an diese Kunden wendet sich LG auch mit diesem Club-Android-Handy. Ansonsten finde ich die Idee sowieso sehr, sehr gut mit diesem Handy schon immer aus dem einfachen Grund, das große Display ist perfekt geschützt, wenn es zusammengeklappt ist, wenn man es in der Hosentasche oder sonst irgendwo hat oder am Tisch liegt. Ja, perfekt geschützt, besser geht's gar nicht mehr. Und dennoch, wenn man es aufklappt, hat man dann entsprechend die Größe, die man dann erwartet, ja. Wie gesagt, nur die den Platz, also Tastatur, normale Tastatur wäre mir schön, wäre mir lieber, aber okay. Ja. Gut. Die technischen Daten sonst sind wie erwartet bei diesem Club-Handy natürlich nicht gerade üppig, ja, sind 1,2 GHz Quad-Core, 1 GB Speicher, 4 GB interner Speicher und mit Micro-SD-Karten erweiterbar. Das Display ist dann eben 3,5 Zoll groß, ist also durchaus ein kleines Display. Die Auflösung ist lachhaft mit 480x320 Bildpunkten, 1700 mAh Akku. Da sieht man natürlich, dass es eben genau für die Kundschaft gedacht ist, wo ich es eben schon mal angesprochen habe, die tatsächlich noch telefonieren, ja, und nicht eben diese große Leistung dann brauchen. Schade, aber es gibt ja noch momentan einige Club-Handys von anderen Firmen im Anflug und ich denke, zumindest mal auf dem asiatischen Markt wird das viele Käufer finden. Bei uns, glaube ich, hat man das schon totgeredet. Ja, vielleicht kommt es ja auch wieder. Es gibt ja auch tatsächlich sowas Verrücktes wie eine Uhr am Arm zu tragen. Das kommt ja jetzt auch wieder zurück. Ja, die Smartwatch. Warum soll es nicht auch dann das Smart Club Handy geben, das wieder sein Comeback feiert? Ja, ich halte mittlerweile alles für möglich. Ja, also dann würde ich sagen, ich komme mal zu Community-Geschichten. Da gibt es eigentlich heute nur eins, und zwar geht's da um Google Plus. Tja, was ist passiert? Google hat, ja, Google hat beschlossen, wenn man einen Google-Account macht, dass man jetzt ab sofort keinen Google Plus-Account mehr gleichzeitig abschließen muss. Tatsächlich. Es wird zwar empfohlen, wird darauf hingewiesen, und der unterlegte Button ist auch der für das Profil zu erstellen. Aber das bedeutet, dass Google Plus zumindest mittelfristig ein Problem bekommt, da ich, wie ich eben gesagt habe, ja, was standardmäßig ist, wird genutzt. Und wenn dann dort steht, öffentliches Profil einrichten, okay, oder nein, im Moment nicht, oder nein, später, oder nein, danke, dann wird nein angeklickt. Einfach deswegen, weil man will jetzt nicht mehr Zeit verschwenden. Man kriegt das Handy, ja, dann richtet man es ein. Dann wird man gefragt, was ist jetzt Profil? Was ist das? Na, nein, zack, ja, weiter, zack. Und das war's dann. Das war's dann mit Google Plus. So sieht das aus. Ne? Bisher war es immer so, dass zum Beispiel die Leute, wenn die ein Android-Handy haben, also Bekannte und weiß auch gar nicht, Google Plus, was soll ich damit? Egal. Ja, so, der hat es aktiviert, jetzt seinen Google Plus-Account, ich kann dem eine Google Plus-Nachricht schicken, wunderbar. Dann sieht er das und denkt dann, oh ja, du, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, und schickt mir da auch mal das ein oder andere Foto. Das war schon öfters so. Ja, und das würde dann also wegfallen. Ja, es ist nicht mehr sicher, dass jemand, der zum Beispiel ein Android-Gerät hat, dass er dann auch Google Plus hat. Ja, und oder dass der das aktiv dann abschalten muss. Ja, sondern das einfach erstmal hat. Und das finde ich äußerst schade und auch bedenklich. Und das zeigt eines, dass tatsächlich, wollt's ja nicht glauben, aber es ist tatsächlich, dass die Einstellung von Google zu Google Plus sich doch gravierend geändert hat. Und das erklärt dann jetzt letztendlich auch den Weggang damals von Vigandotra. Offenbar ist es etwas, was schon längere Zeit abzusehen war, auch die Spaltung jetzt, ja, die Abspaltung von dem Google Plus, Google Fotos, was passieren soll von Google Plus, und. Das deutet alles darauf hin, dass man eben Google Plus nicht mehr diese Priorität einräumt. Ja, also dann Spruch von mir von früher, Google ist gleich Google Plus, ist nicht mehr anwendbar. Und das ist natürlich ein herber Schlag für Google Plus. Und was ich eben sehr, sehr schade finde, weil ich finde immer noch, dass das die beste Plattform ist, um Informationen auszutauschen, die man finden kann. Das ist auch ein Grund, warum ich mich zwar von allen anderen amerikanischen Plattformen eigentlich so weit zurückgezogen habe, aber Google Plus, da gibt's überhaupt nichts, was auch nur annähernd so gut ist, ja. Facebook, da lache ich doch drüber, ja. Und deswegen habe ich auch kein Facebook-Account mehr. Trotzdem muss ich jetzt wieder überlegen, ja, wenn das hier Auswirkungen zeigen wird, weil irgendwann wird man halt gezwungenermaßen eben mit dem Übel leben müssen, wenn man Kontakt halten will, ja, wenn eben Google Plus hier in der Versenkung verschwindet und nach diesem Urteil ist das ja schon fast mittelfristig unausweichlich. Ja. Wie gesagt, der Standard wird genutzt, was nicht Standard ist, wird nicht genutzt. Bang. So, und da können die Leute noch so jammern, ja, aber das ist doch richtig so, Opt-in muss das sein, ja, Opt-in, ja, mit Opt-in kriegt man keinen Nutzen. Sorry, das ist nun mal so. Ja. Opt-out, damit kann man es vielleicht machen. Und deswegen hat auch damals übrigens auch Microsoft, ja, eine ganze Zeit lang lieber die Strafen akzeptiert, aber der Microsoft Explorer muss zu Windows gehören. Wir wissen nämlich, wenn dort auf einmal ein Konkurrenzprodukt vorinstalliert wäre, ja, dann war's das. Da hat man ja diese Abfrage gehabt mit diesem, was für ein Browser man will. Ich glaube, es ist aber jetzt auch hinfällig. Ja, ich hatte jedenfalls keine Abfrage mehr bei der letzten Installation, obwohl das schon lange her ist. Und da sieht man auch wieder, dass es eben ja so ist, wie ich gesagt habe, die Leute nehmen das, was sie vorgesetzt kriegen. Ja. Die meisten jedenfalls. Und darum geht's ja auch, die Masse. Ja, die Techies, die werden sicherlich Google Plus die Treue halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der ernsthaft an Technik interessiert ist und ja, sag ich mal, auch mit einigermaßen Konversation führen will mit einem etwas höheren Niveau, der muss irgendwie noch seinen Google Plus Account haben. Ja, weil dafür gibt's nichts Besseres. Aber warum jetzt derjenige, der mit seinen alten Schulkameraden in Kontakt bleiben will, weil es vielleicht auch besser gewesen wäre, dass er lieber den Kontakt abgebrochen hätte, dass der dann sich Google Plus freischaltet, um das zu tun, das halte ich dann für unwahrscheinlich. Zumal auch bei einigen Geräten, ja, wie zum Beispiel bei HTC, glaube ich, auch auch die, na, Facebook zum Beispiel vorinstalliert wird und auch man gefragt wird, soweit ich das weiß, ob man seinen Facebook-Account gleich einrichten möchte. Und ja. Ja, ich bin also erschüttert über die Zukunftsperspektive von Google Plus und muss mich natürlich jetzt fragen, ob ich irgendwann wieder einen Facebook-Account sogar nutzen muss. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe nicht. Aber tja, das ist wieder alles offen. Und schade, schade. Tja, ich weiß nicht. Die Gründe kann ich nicht sagen. Es hätte Google nicht geschadet, wenn sie es einfach so gelassen hätten. Ja, im Gegenteil, man hat es ja gesehen, der Zulauf war gut. Google Plus ist Platz Nummer 2 in diesen, naja, Social Networks, wobei Google Plus eigentlich kein Social Network in dem Sinne ist. Und damit wäre es ja eigentlich auch gut gewesen. Vielleicht brauchen Sie bei Google die Ressourcen für andere Sachen und es gibt deswegen diesen Einschnitt. Aber jetzt eben erklärt es auch, warum Vigandotra und auch ein paar anderen dann von Google weggegangen sind. Tja, ich wollte es nicht glauben. Ne? Und jetzt muss ich sagen, jetzt ist Panik. Jetzt ist Zeit für Panik angesagt bei Google Plus. Ja. Dann komme ich mal zum Ende und das heißt zum App der Woche, zur App der Woche. Ja. Ihr werdet es nicht glauben. Star Wars hat vielleicht die Disney-Übernahme von LucasArts und Lucasfilm vielleicht doch noch was Gutes, denn das Spiel, das momentan herausgekommen ist von Disney, Star Wars Commander, ist also wirklich super schön gelungen. Ich habe sogar hier mal das Video extra nochmal verlinkt, weil das so richtig schön klar macht, um was es geht. Das ist ein Aufbaustrategiespiel, allerdings auch in Echtzeit, wenn man das so sagen kann, ja. Und gleichzeitig auch ein dieses Tower Defense Game, ja, also das ist definitiv mit da drin, mit diesem in diesem Spiel. Und was ganz ganz toll ist am Anfang, nach einem kurzen allgemeinen Intro, ja, und Erklärungen und so weiter, muss man sich dann entscheiden, recht früh eben, muss man sich dann entscheiden, ob man zur dunklen Seite der Macht gehören will, ja, zu den imperialen Truppen, die alles rigoros auslöschen, was einem vor die Füße kommt, ja, oder ob man sich der Rebellenallianz anschließt, die den Widerstand aufnimmt gegen das böse Imperium, ja, um dann eben die Städte zu schützen, die das Imperium eventuell angreift. Ja, also das sind die das ist die Entscheidung, die man gleich schon mal am Anfang antreffen muss. Ist gar nicht so einfach, weil beide Seiten haben natürlich ihren Reiz, ja. Das Ganze spielt übrigens in der Zeit Episode 5, ja, und das heißt, es sind die bekannten Charaktere drin, Prinzessin Leia, Han Solo, Darth Vader, ja, der instruiert einem auch persönlich hin und wieder, ja. Und bietet einem auch den Beitritt zur imperialen Streitmacht an, ja. Während Prinzessin Leia einem ja beziert, um eben auf die Seite der Rebellen zu kommen. Mit Han Solo kann man dann erstmal eine Proberunde machen, ja. Der natürlich wie immer verrückt in sich in die Schlacht stürzt. Und entsprechend die Grafik ist sehr, sehr schön. Die Charaktere sind ausgezeichnet in den Comic-Stil umgesetzt worden. Hochauflösend auch, ja. Und es wird auch es sind auch Multiplayer-Games möglich, ja, zum Beispiel, dass man Basen von anderen Spielern angreifen kann, ja. Entsprechend dem, was man ausgewählt hat, an welche Seite man ausgewählt hat, ja. Und die sind sehr viele Möglichkeiten. Man kann später Schutzschirme bauen, ja, Abwehrtürme, logischerweise Soldaten muss man da losschicken, und auch Flugzeuge, also das heißt, Luftunterstützung gibt es, ja, Flugzeuge, sage ich, ja, diese, ich sehe gerade zum Beispiel ein Bild X-Fighter, X-Wings drüber jagen, ja. Dann natürlich die AT, die Walker, ja, die sind auch vertreten, da muss man auch gleich eine Testmission machen mit den Kleinen. Ich finde super, ja, ich finde super und ich mag normalerweise solche Tower Defense Game und Aufbaustrategiespiele eigentlich so gar nicht. Ja, aber hier muss ich sagen, ist natürlich das Flair, ja, das Thema Star Wars, ja, super. Und auch die Grafik ist also phänomenal, wie ich finde. Ja, die Effekte, wenn man da ein einigermaßen schnelles Gerät hat, dann kann man hier ein richtiges Grafikfeuerwerk erkennen. Deswegen gibt es auch das Video zum Beispiel in 1080p und es lohnt sich tatsächlich da die Auflösung anzuschalten. Man möge es kaum für möglich halten, ja, unglaublich. Und da steht auch einiges dahinter. Das ist also, das macht nicht den Eindruck des Spiels, als ob das jetzt irgendwie zusammengeklatscht ist. Ja, sondern das stimmt auch. Die Artworks sehen fantastisch aus. Also ich muss sagen, diese gezeichnete Version von Han Solo und vor allem von Prinzessin Leia, es ist wirklich genial. Prinzessin Leia sieht ja richtig genial aus. Ja, ist ja Wahnsinn. Ist ja besser als Original. Also richtig super, muss ich sagen. Das alles heißt halt für mich App der Woche auf jeden Fall. Und 30 Megabyte Installationsgröße ist für dieses Spiel geradezu lächerlich. Ich weiß gar nicht, wo die das überhaupt, wie die das unterkriegen. Das muss ja super stark komprimiert sein. Vielleicht wird auch noch was nachgeladen. Das habe ich aber jetzt nicht bemerkt. Ja. Und ich bin also richtig begeistert. Das Einzige, was wieder negativ ist, das soll nicht verschwiegen werden, das leidige Thema In-App-Purchases. In-App-Purchases. Halt euch fest. Verfügbar von $1,99 bis $99,99. Also passt auf, wo ihr draufklickt, ja. Ihr könnt in der App für fast $100 was kaufen. Unglaublich. Ich weiß, dass es gibt Pro und Contra In-App-Purchases. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich würde lieber für das Spiel, sagen wir mal, 10 Euro zahlen und dann keine In-App-Purchases brauchen, ja. Aber mittlerweile planen halt viele Firmen genau das damit ein, weil die können wesentlich mehr Geld als 10 Euro pro Spiel verdienen, wenn eben die Leute da draufklicken. Und das scheint sich halt zu rentieren. Da wird man halt irgendwann ab irgendeinem Punkt eben wieder genötigt. Ja, klar, um etwas schneller zu beenden, braucht man Kristalle. Kristalle kann man kaufen. Ja, das übliche Spiel halt damit, ja, wer so Spiele wie Cityville kennt und so weiter, der weiß davon ein Lied zu singen, dann gibt es eben Quests und Aufgaben, die man kaum bewältigen kann ohne In-App-Purchases oder man muss eben ewig warten, da sind die anderen schon längst weiter und. Aber trotz allem, ja, App der Woche, weil es eben hier ein ganz, ganz tolles Spiel ist, optisch, vom Thema her und von Liebe zum Detail her. Und hey, man kann wieder gegen oder mit Darth Vader spielen, mit oder gegen Han Solo und Prinzessin Leia. Egal, her damit, ja. Her damit. Wahnsinn. Ja, und das war's für heute mit dem Uncast. Und wie immer sage ich euch, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Infos, ja, oder Kommentare zu der Sendung, nur her damit. Google Plus, ja genau, Google Plus Forever. Uncast Community auswählen, ja, und dort könnt ihr dann alles loswerden. Oder wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, könnt ihr mir eine Mail schreiben, dann bitte dazu schreiben, wenn ich das Thema in der Sendung behandle, wie ich den Namen sagen soll. Ansonsten nehme ich einfach nur den Vornamen. Ja, es war rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen und auch den GBG-Key für mir eine sichere Mail zu schicken, ja, bekommt ihr unter andcast.thenetcasts.com. Bitte denkt daran, immer an die Mehrzahl, ja, thenetcasts.com. Schon landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und macht ein schönes Plus bei Google Plus. Ja? Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!